Also Gott prüfte Abraham. Abraham war einer der großen Glaubensmänner. Es geht hier um eine Zeit, in der Abraham geprüft wurde in seinem Glauben und auch in der Liebe zu Gott. Mit dieser Prüfung und dieser Person, die in dieser Geschichte vorkommen, wollen wir uns ein wenig beschäftigen. Es war nicht die erste Prüfung, ja, die Gott Abraham auferlegte. Das war nicht die erste Prüfung, wo Abraham in seinem Glauben und seinem Vertrauen zu Gott geprüft wurde. Und auch die Liebe zu ihm. Abraham steht dort geschrieben, dass er versucht wurde, wie ich das schon gesagt habe. Er wurde also geprüft von Gott. Abraham ging in die Schule Gottes. Genauso wie wir, liebe Geschwister. Unsere Schulzeit ist, solange wir auf dieser Welt sind, solange wir in der Welt leben, bis Gott uns abberuft von dieser Welt. Diese Prüfung, die Abraham auf jetzt wartete, sie stellte alle vorhergehende Prüfung in den Schatten. Im Grunde war es zwei Fragen, die Gott in die Prüfung Abraham stellte. Bist du bereit, deine Liebe zu mir dadurch zu beweisen, dass du deinen Sohn, das Liebste, was du hast, an mich hingibst und opferst? Und bist du bereit, Abraham, deinen Glauben an mich dadurch zu beweisen, dass du mir weiterhin vertraust, ohne etwas in der Hand zu haben, auf das du deinen Glauben stützen kannst? In dieser ersten Prüfungsfrage geht es also um einen Liebesbeweis. Denn Gott sprach zu Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Abraham, und das wissen wir aus seinem Wort, hatte ja schon viel hingegeben, aus Liebe zu seinem Herrn. Er hatte seine Heimat verlassen. Er hatte seine Familie verlassen. Das können wir nachlesen, 1. Mose 12. Er hatte auf sein Recht verlassen. Als er seinen Neffen Lot in den besseren Teil des Weidelandes überließ, das können wir nachlesen, 1. Mose 13. Und jetzt sollte er noch seinen Sohn hergeben. Das Kind, auf das er so lange gewartet hatte. Bei der zweiten Prüfungsfrage geht es um den Vertrauensbeweis. Gott hatte Abraham versprochen, dass ich ihn segnen werde. Er hatte versprochen, ihm das Land zu geben, in dem er sich befand, und ihn und seine Nachkommen zu einem großen Volk zu machen. Er wollte das Vertrauen zu Abraham prüfen. Er wollte sehen, ob der Glaube und das Vertrauen von Abraham auch echt war. Der Apostel Paulus gibt uns folgende Erklärung für den Sinn von Glaubensprüfungen. Und das können wir nachlesen in 1. Petrus 1,7. Und dort heißt es: Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Solange wir auf dieser Welt sind, liebe Geschwister, gehen wir in die Schule Gottes, wie ich das schon anfangs gesagt habe. Unsere Schulzeit, sie dauert so lange, bis der Herr uns nach Hause holt. Und jeden Tag lernen wir von Gott. Aber wie stellt es der Herr denn an, dass unser Glaube und unser Vertrauen immer wieder neu geprüft wird? Nun, das tut er durch Situationen und Begebenheiten, die uns Probleme und Not bereiten. Denn solange es uns gut geht, ja, wenn keine Schwierigkeiten in unserem Leben sind oder auftreten, dann ist es doch leicht, Gott zu vertrauen. Aber wie steht es oder wie sieht es in unserem Glaubensleben aus, wenn wir in große Schwierigkeiten geraten? Vertrauen wir dann immer noch unseren Gott und Heiland Jesus Christus? Jeder von uns ist auch schon sicherlich durch Höhen und Tiefen gegangen. Haben wir nicht in den großen Schwierigkeiten den Herrn angerufen, ihn gebeten, die Probleme von uns zu nehmen? Haben wir nicht gebeten, die Situation zu verändern? Ist das nicht so, dass in diese Schwierigkeiten unsere Gebete viel inbrünstiger waren und intensiver waren? Oft lernen wir unseren Herrn und Heiland in den Schwierigkeiten besser kennen. Wir lernen seine Kraft, seine Liebe zu uns und sein Interesse für uns. Und daher lässt er auch in unserem Glaubensleben Schwierigkeiten zu. Er lässt unangenehme Ereignisse zu, damit wir mehr auf seine Hilfe zählen. Der Herr prüft uns und unseren Glauben durch die schweren Zeiten. Eine durchlebte Prüfung, ja, stärkt unseren Glauben. Und auch die Erfahrung, die wir daraus gewonnen haben, die hätten wir nie bekommen, wenn der Herr uns nicht geprüft hätte. Der Herr prüft jeden seiner Kinder. Da ist keiner ausgenommen. Er prüft uns eine ganze Zeit lang. Und er trägt uns durch diese Prüfung hindurch. Er will sehen, wie wir uns verhalten in dieser Situation. Ob unser Glaube und unser Vertrauen und die Liebe zu ihm sich als echt beweist. Die Prüfung, um die es bei Abraham ging, war die Liebe zu Gott und das Vertrauen zu ihm. Sie sollte auf Echtheit und Standfestigkeit geprüft werden. Wenn man geprüft wird, ist es ja so, mit einem Abschluss verbunden, wie ich das schon vorher erwähnt habe. Entweder man hat die Prüfung bestanden oder man ist durchgefallen. Nun ist es ja so, dass man verschiedene Prüfungen, ja, in unserem Glaubensleben, aber auch im Leben, die wir auf dieser Welt ja noch sind, dass wir wieder die Chance bekommen, eine Prüfung zu wiederholen. Aus jeder bestandenen Prüfung gewinnt man Erkenntnisse. Man wird in Dingen eingeweiht, von denen man vorher nichts gewusst hatte. Aber auch aus einer Prüfung, die man nicht bestanden hat. Auch daraus ergeben sich nachhinein Erkenntnisse. Entweder man hat nicht gut genug gelernt, ja, oder man hat nicht richtig zugehört. Oder man hat sich für andere Dinge des Lebens mehr interessiert. Das Ergebnis einer nicht bestandenen Prüfung ist immer mit Traurigkeit verbunden. Ja? Vielleicht auch mit Unverständnis. Vielleicht auch seine eigenen Fehler nicht einzugestehen. Aber auch das Ergebnis einer bestandenen Prüfung. Auch daraus können wir Erkenntnisse herausnehmen. Diese bestandene Prüfung, die bringt uns immer wieder viel Freude, große Freude. Es ist die Frucht von nächtenlangem Lernen. Man ist endlich froh, das Ziel erreicht zu haben, für was man seine ganze Zeit, seine ganze Kraft eingesetzt hat. Ich habe mich gefragt, wie ich mich vorbereite, wie diese Predigt. Was können wir von Abraham lernen für die Prüfung, die vor uns noch steht? Das Erste, was wir bei Abraham lernen können, Das ist, dass er Ja sagte zu dem Weg Gottes. Wie wir gehört haben, heißt es dreimal in diesem Text, hier bin ich. Abraham stand seinen Herrn zur Verfügung. Es ist doch immer ein Kampf, liebe Geschwister, ein Ja zu haben zu dem Weg Gottes und auszusprechen, ja Herr, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Wir wissen aus seinem Wort, dass Gott uns, seine Kindern, nur so viel auferlegt, wie wir auch tragen können. Aber bei jedem seinen Kindern ist das unterschiedlich. Denn wir wissen durch sein Wort, dass Gott seinen Kindern unterschiedlich führt und leitet. Also durch Abraham können wir lernen, dass wir ein Ja aussprechen zu dem Weg Gottes, den er uns führen möchte. Das Zweite, was wir von Abraham lernen können, ist, dass er sofort handelte. Als Gott zu ihm sprach, hat er nicht lange gewartet. Denn gleich am nächsten Morgen brach er auf, um das zu tun, was sein Herr von ihm verlangte. Unser Gehorsam gegenüber Gott und gegen seinen Willen scheitert nicht meistens an unserer Bereitschaft, sondern an unserem Zögern. Vielleicht haben wir uns schon viele Male vorgenommen, ja, in die Seelsorge zu gehen. Und wenn es dann soweit war, ach, das kann ich auch ein anderes Mal machen. Das läuft ja nicht weg. Oder ich sollte jetzt eigentlich zu ihm zugehen, mich bei ihm entschuldigen für das, was ich zu ihm gesagt habe. Aber jetzt ist mir das unangenehm. Ich warte lieber auf eine passende Angelegenheit. Oder jetzt wird es auch wieder Zeit, dass ich mehr in der Bibel lese, mir mehr Zeit nehme für das Gebet. Aber in dieser Woche ist so viel zu tun. Das werde ich nicht schaffen. Vielleicht finden wir uns in diese Beispiele wieder. Ja? Und wenn wir uns angesprochen haben von diesen drei Beispielen, dann lasst uns nicht zögern, liebe Geschwister. Sonst setzen wir uns in Tat um. Vielleicht gleich nach dem Gottesdienst. Wenn Gott uns einen Weg führt oder auch zeigt, dann lasst uns nicht zögern, diesen Weg zu gehen. Denn das Zögern ist ein Verkehrt des Nachfolgen zu unserem Heiland und Jesus Christus. Abraham konnte Ja zu seinem Gottesweg sagen. Er hat sofort gehandelt in Gehorsamkeit. Das können wir von ihm lernen. Das Dritte, das wir von ihm lernen können, dass er in vollständiger Abhängigkeit gegenüber seinem Herrn gelebt hat. Denn es ist eindrücklich zu lesen, wie Abraham den letzten Abschnitt seiner Prüfung, die ihn Gott aufgelegt hatte, bestanden hatte. Wie wir gehört haben aus der Vorlesung, baute Abraham einen Altar. Dann legte er Holz da drauf, band seinen Sohn fest. Er legte ihn auf diesen Altar und band ihn fest, nahm das Messer in seine Hand, hielt seinen Arm und ist bereit, das Liebste, was er hat, worauf er so lange gewartet hat, das auszuführen, was Gott ihm gesagt hatte. In diesem Moment dachte Abraham an die Verheißung und dass Gott auch Tote auferwecken kann. Denn wir lesen im Hebräerbrief 11, die Verse 17 bis 19, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam ihn auch als Gleichnis wieder. Abraham bleibt in der totalen Abhängigkeit von Gott. Er klebt an seinen Lippen, was Gott ihm zugesagt hatte. Wir wissen, dass Abraham nicht durch seine Werke gerechtfertigt worden ist, sondern durch seinen Glauben an den Herrn. Er war immer durch das Gebet verbunden zu seinem Gott. Denn nur so war es möglich, dass Gott im letzten Moment aufhalten konnte, nicht seinen Sohn Isaak zu opfern. Wir können also von Abraham lernen. Er konnte Ja sagen zu Gottes Weg. Er hat sofort gehandelt in Gehorsam gegenüber seinem Gott. Und er war in totaler Abhängigkeit gegenüber seinen Herrn. Aber was erfahren wir in dieser Geschichte denn über Gott selbst? Über den Prüfer Adams. Und dazu finden wir in dieser Geschichte drei feine Hinweise. Der erste Hinweis: Abraham nahm das Holz, das er für sein besonderes Opfer brauchte, ja, und legte seinen Sohn auf die Schultern. Es war gerade so viel, wie sein Sohn tragen konnte. Erinnern wir uns an 1. Korinther 10, 13. Denn dort heißt es: Gott ist treu, der euch nicht über eure Kraft hinaus prüft. Er sorgt vielmehr dafür, dass die Prüfung darauf hinausläuft, dass wir sie bestehen können. Das ist doch ein großer Trost, liebe Geschwister. Gott lädt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ein zweiter Hinweis ist: Abraham und Isaak gehen den Weg des Herrn gemeinsam. Isaak trägt das Holz, Abraham trägt das Feuer und das Messer. Das heißt doch, wenn Gott uns prüft, dann geht er diesen Weg der Prüfung mit uns zusammen. Und dazu steht im Hebräerbrief 2,18, der worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Der dritte Hinweis: Es handelt sich bei Abraham um eine Prüfung, ja, nicht um eine Strafe Gottes. Denn es kommt ja letztendlich nicht zur Opferung Isaaks. Gott schickt einen Witter und weist Abraham auf diese Möglichkeit der Ersatzopfers hin. Durch diese Geschichte von der Opferung Isaaks wird uns doch vor Augen geführt, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Viele tausend Jahre später, ja, geht wieder ein Vater mit seinem Sohn den Weg nach Moria. Moria, wie wir gehört haben, ist die Gegend um Jerusalem. Er geht mit seinem Sohn diesen Weg. Er legt ihm nicht ein Bündel Reisig auf die Schultern, sondern ein schweres Holzkreuz. Und an dessen Last er beinahe oder ist zusammengebrochen ist. Er bindet ihn dann nicht fest, als sie nach Golgatha gekommen sind. Nein, er lässt es zu. Gott, der Vater, lässt es zu, dass sie seinen Sohn mit Nägeln an das Holz nageln. Es gibt dieses Mal keinen Ersatzwitter für den einzigen Sohn. Er muss tatsächlich sterben. Wir wissen alle, für wem er gestorben ist. Für uns. Er ist den Weg nach Golgatha für uns gegangen. Er ließ sich annageln an diesem Kreuz. Wir müssen einzig vergessen, liebe Geschwister, dass Jesus auch Mensch war. Jeden Schmerz, den wir verspüren, hat er verspürt. Und wie viel mehr Schmerzen hat er um unsere Sünden willen getragen. Und er hat unsere Sünden an seinen Leib zum Kreuz getragen. Das dürfen wir nie vergessen. Er hat sich für uns geopfert. Jesaja 53,5 heißt es: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Deshalb dürfen wir wissen, dass bei allen Prüfungen es keine Strafe von Gott ist. Jesus hat die Strafe für unsere Sünden schon getragen. Gott straft uns nicht in seinen Zorn. Wir brauchen kein Opfer zu bringen, damit sein Zorn besänftigt wird. Er prüft uns, damit die Echtheit unserer Liebe und unser Vertrauen sichtbar wird. drei feine Hinweise über den, der uns manche Prüfungen hineinschickt, der uns aber auch diese Prüfung zumutet. Er macht die Prüfung nur so schwer, dass wir sie auch bestehen können. Er ist bei den Prüfungen mit dabei und er hat Mitleid mit uns. Er will uns nicht bestrafen, liebe Geschwister, sondern er will uns prüfen. Er will nicht, dass wir hinfallen und liegen bleiben. Nein, er richtet uns wieder auf, damit wir weiter diesen Weg gehen können, den er uns gezeigt hat. Wir haben einen großen Gott, ja, der alles in seinen Händen hält. Er ist der allmächtige große Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Nur ihm allein gebührt Ehre, Preis, Ehre und Dank, wie wir das vorhin gesungen haben. Also halten wir fest, liebe Geschwister, wenn wir geprüft werden in unserem Leben, vor allen Dingen unser Glaubensleben, ja, ist unser Herr mit bei uns. Er lässt uns nicht alleine und er legt uns nie mehr viel auf uns, was wir nicht tragen könnten. Der Herr Jesus Christus weiß um alle Dinge, die uns glaubenswegen noch hier begegnen. Und das ist das, was er mir auf dem Herzen groß gemacht hat. Denn auch in unserem Glaubensleben, mein Glaubensleben, werde ich immer wieder geprüft. Gerade über unsere Familie, die wir haben, werden wir immer wieder angegriffen. Und dort, wo wir schwach sind, greift uns gerade der Fürst dieser Welt an. Wir wissen aber, dass Gott stärker ist. Er hat uns ausgewählt. Er hat uns ausgewählt, seine Kinder sein zu dürfen. Und da möchte ich Ihnen von ganzem Herzen auch in euren Namen sagen, der segne euch und eure Familien. Amen.